Telekom Fernsprecher Pflügerstraße 11 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine frisch gepflasterte Fernsprecherumgebung, die Bauarbeiten bzw. Baumaßnahmen scheinen abgeschlossen zu sein und der Bürgersteig ist jetzt hier mit großen quadratischen Betonplatten gepflastert, wobei diese Betonplatten wiederum von kleinem herkömmlichen Pflaster eingefasst worden sind. Ansonsten gehört zu meiner derzeitigen Ausrüstung eben eine neu betonierte und neu angelegte Verkehrsinsel, die hier gegenüber der Fernsprechgerät vor sich hin ruht, wobei man allerdings nicht genau den Unterschied zwischen der alten Verkehrsinsel und der neuen Verkehrsinsel erkennen kann. Ansonsten, außer einem Bauwagen und einem kleinen Container mit Dixi-Klo, ist hier von der Baufirma nichts mehr zu sehen. Auch ansonsten hier in der Pflügerstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.